Ja. Bro. Ja. Für 6000 Euro Weed im Koffer, wenn die Feinde jetzt nützen, dann gehen wir rein. Draußen hast du niemanden trauen, der Kreis bleibt klein. Für 6000 Euro Weed im Koffer, wenn die Feinde jetzt nützen, dann gehen wir rein. Hier draußen hast du niemanden trauen. Wenn die Nachbarn jetzt snitchen, dann gehen wir rein. Keiner darf es wissen, sonst gehen wir rein. Mama macht sich Sorgen um ihn Sohn, denn er will jetzt die Million. Wenn die Nachbarn jetzt snitchen, dann gehen wir rein. Keiner darf es wissen, sonst gehen wir rein. Mama macht sich Sorgen um ihn Sohn, denn er will jetzt die Million. Yeah. Ficke den Markt so wie Macintosh. Koche das Crack in nem Messingtopf. In deinem Gefängnisblock singen Insassen. Die Spassen denken von sich, die wären Travis Scott. Vertraue hier keinem, habe das Cash in meinem Samsonite. Puste dich aus wie ne Candlelight. Bist du Hund um dich, nur schwarz ist wie rund um die Enterprise. LKW mit Laderampe, illegaler Warenhandel. Ecke, aber Amte für mich ab im Bademantel. Mama hatte Sorgen um ihren Sohn. Doch wenn ich rein muss, geh ich rein mit ner Million. Alle denken, sie wären Eazy-E. Aber ihr seid alles Wanted Wonder, Stevie B. Auf der Straße, ich verließ sie nie. Von der Skyline bis zum Watcher, meine Connection geht hier to B. Autolacke schwarz-matt. S-Klassen wie beim Staatsakt. Staatsfeind, Staatsbürger, aber wenn ihr Wichser vor mir steht, dann seid ihr alle starstruck. Studiere meine Aktienlisten. Keine Zeit, um abzusitzen. Lass lieber den Anwalt schlichten. Immer wenn die Nachbarn snitchen. Yeah. Für 6000 Euro Weed im Koffer, wenn die Feinde jetzt snitchen, dann gehen wir rein. Draußen hast du niemanden trauen, der Kreis bleibt klein. Für 6000 Euro Miet im Koffer, wenn die Feinde jetzt zwitschen, dann gehen wir rein. Hier draußen hast du niemanden trauen. Wenn die Nachbarn jetzt zwitschen, dann gehen wir rein. Keiner darf es wissen, sonst gehen wir rein. Mama macht sich Sorgen um ihren Sohn, denn er will jetzt die Million. Wenn die Nachbarn jetzt snitchen, dann gehen wir rein. Keiner darf es wissen, sonst gehen wir rein. Mama macht sich Sorgen um ihren Sohn, denn er will jetzt die Million. Mann, die Zeit wird knapp, Mama, Geld wird knapp. Deshalb schreibe ich zwei Hits in derselben Nacht. Und der Koffer voll, wenn die Nachbarn snitchen. Ich will Gold für mein Team, hab die Schule geschmissen. Tag und Nacht unterwegs. Keiner in der Gegend, der mich richtig versteht. Ohne Money in die Taschen, dicker Freunde wohnen Rassen. Dicker als wir noch nichts hatten. Heute geh ich meinen Weg. Drive-by mit der Uzi. Die ganzen Keks machen Movies. Halt alles wird wahr, schreiten Bitches mich an, Mann, als wäre ich Gucci. Gucci. Drive-by mit der Uzi. Sie lügen, Mann, sie haten, Mann, sie haten, Mann, sie faken, Mann, sie faken. Gucci. Ja. Für 6000 Euro Weed im Koffer, wenn die Feinde jetzt snitchen, dann gehen wir rein. Draußen hast du niemanden trauen, der Kreis bleibt klein. Für 6000 Euro Weed im Koffer, wenn die Feinde jetzt snitchen, dann gehen wir rein. Hier draußen hast du niemanden trauen. Wenn die Nachbarn jetzt snitchen, dann gehen wir rein. Keiner darf es wissen, sonst gehen wir rein. Mama macht sich Sorgen um ihn Sohn, denn er will jetzt die Million. Wenn die Nachbarn jetzt snitchen, dann gehen wir rein. Keiner darf es wissen, sonst gehen wir rein. Mama macht sich Sorgen um ihn Sohn, denn er will jetzt die Million.